Erster ein Mann namens Ananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Zweiter, sie behielten einen Teil des Geldes. Seine Frau wusste davon. Er brachte den Rest zu den Aposteln. Dritter, Petrus sagte: Ananias, warum hat der Teufel dein Herz gefüllt? Du hast den Heiligen Geist belogen. Du hast Geld vom Verkauf behalten. Vierter, du konntest das Land behalten. Nach dem Verkauf konntest du das Geld behalten. Warum hast du das getan? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Fünfter, als Ananias das hörte, fiel er um und starb. Alle, die das hörten, bekamen große Angst. Sechster, junge Männer standen auf. Sie wickelten ihn ein und trugen ihn hinaus. Dann begruben sie ihn. Siebter, nach etwa 3 Stunden kam seine Frau herein. Sie wusste nichts davon, was passiert war. Achter, Petrus fragte sie: Habt ihr das Land für diesen Preis verkauft? Sie sagte: Ja, für diesen Preis. Neunter, Petrus sagte zu ihr: Warum habt ihr euch geeinigt, den Geist des Herrn zu prüfen? Die Männer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür. Sie werden dich auch hinaustragen. Zehnter, sofort fiel sie zu seinen Füßen und starb. Die jungen Männer kamen herein und fanden sie tot. Sie trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Elfter, große Angst kam über die ganze Gemeinde. Alle, die das hörten, bekamen auch Angst. Zwölfter, die Apostel taten viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Sie trafen sich alle in der Halle Salomos. Dreizehnter, niemand anderes wagte es, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk hatte großen Respekt vor ihnen. Vierzehnter, immer mehr Männer und Frauen glaubten an den Herrn. Ihre Zahl wurde sehr groß. Fünfzehnter, die Menschen brachten Kranke auf die Straßen. Sie legten sie auf Betten und Matten. Sie hofften, dass Petrus Schatten auf einen von ihnen fallen würde. Sechzehnter, viele Menschen kamen auch aus den Städten um Jerusalem. Sie brachten Kranke und Menschen mit bösen Geistern. Alle wurden geheilt. Siebzehnter, der Hohepriester und seine Gruppe, die Sadduzäer, wurden eifersüchtig. Achtzehnter, sie nahmen die Apostel fest. Sie sperrten sie in das öffentliche Gefängnis. Neunzehnter, in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren. Er führte die Apostel hinaus und sagte: Zwanzigster, geht in den Tempel. Sagt dem Volk alle Worte über dieses Leben. Einundzwanzigster, als sie das hörten, gingen sie früh am Morgen in den Tempel. Sie lehrten dort. Der Hohepriester und seine Gruppe kamen. Sie riefen den Rat und alle Ältesten Israels zusammen. Sie schickten Leute, um die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. 22. Die Diener kamen zum Gefängnis. Aber sie fanden die Apostel nicht dort. Sie gingen zurück und berichteten: 23. Das Gefängnis war fest verschlossen. Die Wächter standen an den Türen. Aber als wir öffneten, war niemand drinnen. 24. Der Tempelhauptmann und die Priester hörten das. Sie fragten sich, was das bedeuten sollte. 25. Dann kam jemand und sagte ihnen: Die Männer, die ihr ins Gefängnis gesperrt habt, stehen im Tempel. Sie lehren das Volk. 26. Der Hauptmann ging mit seinen Leuten hin. Er holte die Apostel. Sie benutzten keine Gewalt. Sie hatten Angst vor dem Volk, dass es sie steinigen würde. 27. Sie brachten die Apostel vor den Rat. Der Hohepriester fragte sie: 28. Wir haben euch streng befohlen, nicht über diesen Namen zu lehren. Aber ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre gefüllt. Ihr wollt uns für den Tod dieses Mannes verantwortlich machen. 29. Petrus und die Apostel antworteten: Wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus wieder lebendig gemacht. Ihr habt ihn getötet, indem ihr ihn an ein Holz gehängt habt. 31. Gott hat ihn zu seiner rechten Seite erhöht. Er ist jetzt unser Führer und Retter. Er gibt Israel die Möglichkeit, ihre Sünden zu bereuen und Vergebung zu bekommen. 32. Wir sind Zeugen dieser Dinge. Auch der Heilige Geist ist Zeuge. Gott gibt ihn denen, die ihm gehorchen. 33. Als sie das hörten, wurden sie sehr wütend. Sie wollten die Apostel töten. 34. Aber ein Pharisäer namens Gamaliel stand im Rat auf. Er war ein Lehrer des Gesetzes und beim Volk sehr angesehen. Er sagte, man solle die Leute kurz hinausführen. 35. Er sprach zu ihnen, Männer Israels, seid vorsichtig mit diesen Leuten und eurem Plan. 36. Vor einiger Zeit stand Theudas auf. Er gab vor, wichtig zu sein. Etwa 400 Männer folgten ihm. Er wurde getötet. Alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und verschwanden. 37. Danach stand Judas aus Galiläa auf. Das war zur Zeit der Volkszählung. Er brachte viele Menschen dazu, ihm zu folgen. Er starb auch. Alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. 38. Und jetzt sage ich euch, lasst diese Männer in Ruhe und lasst sie frei. Wenn dieser Plan oder dieses Werk von Menschen ist, wird es scheitern. 39. Aber wenn es von Gott ist, könnt ihr sie nicht zerstören. Dann kämpft ihr vielleicht gegen Gott. Sie hörten auf ihn. 40. Sie riefen die Apostel herein. Sie schlugen sie mit Ruten. Sie befahlen ihnen, nicht mehr über den Namen Jesus zu sprechen. Dann ließen sie sie frei. 41. Die Apostel gingen mit Freude vom Rat weg. Sie waren froh, dass sie für den Namen Jesus leiden durften. 42. Sie hörten nicht auf. Jeden Tag lehrten sie im Tempel und zu Hause. Sie erzählten die gute Nachricht von Christus Jesus.